Kundgabe 6582. Empfangen am 28.06.1956. Fürbitte für Mitmenschen. In der Nacht des Geistes zu leben auf dieser Erde ist das Los aller derer, die noch gefesselt sind vom Gegner Gottes, die noch nicht Erlösung fanden durch Jesus Christus, die darum in Erkenntnislosigkeit und Schwäche ihren Erdenweg wandeln, blind im Geist und ohne Kraft, sich von jenem Gegner zu lösen. Die Seelen dieser Menschen sind von dichtesten Hüllen umgeben, und es kann kein Lichtstrahl hindurchdringen und die Seele erleuchten. Sie hat den Fleischleib bezogen im Willen, darin auszureifen, doch von Beginn ihrer Verkörperung dem Fleischleib stets nachgegeben, der dem Gegner ein willkommenes Werkzeug war, die Seele am Ausreifen zu verhindern. Die Seele, das Geistige im Menschen, führt nun ein erbarmungswürdiges Leben in ihrem Körper. Denn was dieser auch tut, es hüllt die Seele stets dichter ein und macht es ihr unmöglich, ins Licht zu treten, wenn ihr keine Hilfe gewährt wird. Und so der Mensch nur seinem Körper lebt und also von seiner Seite keine Wandlung zu erwarten ist, muss die Hilfe von außen kommen. Es muss die Seele befreit werden aus jener Gewalt, die sich des Körpers bemächtigte. Und an diesem Befreiungswerk sollen sich die Mitmenschen beteiligen, die schon Erlösung gefunden haben, was immer nur dadurch geschehen kann, dass jene Seele Jesus Christus anempfohlen wird, der allein sie erlösen kann aus ihrer Not, der sie befreien kann aus der Gewalt seines Gegners. Der kürzeste Weg der Rettung solcher Seelen ist, dass dem Menschen der göttliche Erlöser Jesus Christus vorgestellt wird, dass ihm die Liebelehre Jesu verkündet wird, damit der Mensch selbst sich wandle und zu ihm seinen Weg nimmt, der wahrlich auch Erfolg bringen wird für die Seele, derer sich nun Jesus Christus selbst annimmt. Ist aber der Mensch völlig in der Gewalt des Satans, dann wird er keine Lehre über die Erlösung durch Jesus Christus annehmen wollen. Er wird der göttlichen Liebelehre feindlich gegenüberstehen, weil der Gegner es verstanden hat, die Ich-Liebe großzuziehen. Und er wird also nicht im geringsten seiner Seele zu Hilfe kommen und die Hüllen aufzulösen suchen, weil dies nur durch Liebewerke geschehen kann, woran ihn die Ich-Liebe hindert. Und nun muss der Mitmensch sich erbarmend für eine solche Seele einsetzen. Er muss ihr an Liebe zuwenden, was der eigene Körper ihr versagt. Sie kann nur Rettung finden durch Liebe, und sie empfindet jeden liebevollen Gedanken wohltätig. Sie empfindet ihn wie einen Lichtfunken, wie eine Kraftzuwendung, und es gelingt ihr auch mitunter, die körperliche Hülle zu beeinflussen im guten Sinne. Jede Seele kann gerettet werden, wenn ihr in Liebe Beistand gewährt wird. Das sollte euch Menschen allen zu denken geben, denn ihr alle könntet euch erlösend beteiligen, wenn nur eure Herzen liebefähig und liebewillig sind. Eure Liebe kann zwar nicht die Schuld solcher Seelen auf sich nehmen und dafür Sühne leisten, doch sie kann ihnen die Kraft vermitteln, ihren Willen zu wandeln und selbst den Weg zu nehmen zu Jesus Christus, zum Kreuz, wo ihnen Erlösung wird. Die Seele ist das Denken, Fühlen und Wollen im Menschen. Wenn der Seele durch selbstlose Liebe also Kraft zugeführt wird, dann wird sie auch den Menschen von innen bestimmen zum rechten Denken und Wollen. Dann wird durch den Liebefunken die Finsternis in ihr durchbrochen. Sie erkennt ihre verkehrte Willensrichtung und geht mit sich selbst ins Gericht. Es beginnt der Mensch nachzudenken über sein Leben, und eine Wandlung ist desto sicherer, je mehr Liebe ihm von Seiten des Mitmenschen zugewandt wird. Denn Liebe ist Kraft, die niemals wirkungslos bleibt. Darum ist liebende Fürbitte niemals vergebens, und es kann kein Mensch verloren gehen, der von liebenden Gedanken verfolgt wird, der in das Gebet eingeschlossen wird, der dem göttlichen Erlöser, Jesus Christus, anempfohlen wird. was keine Vorstellungen menschlicherseits erreichen können. Das kann doch durch inniges Gebet erreicht werden, wenn die Liebe zu der schwachen, verfinsterten Seele Triebkraft ist, die ihr Licht und Kraft bringen möchte. Und es braucht kein Mensch verloren zu gehen, wenn nur eines Mitmenschen Liebe sich seiner erbarmte. Amen.